Erster Abraham verließ Ägypten mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz. Lot ging auch mit ihm in den Süden. Zweiter Abraham war sehr reich. Er hatte viele Tiere, viel Silber und viel Gold. Dritter, er reiste weiter aus dem Süden bis nach Bethel. Er kam an den Ort, wo sein Zelt früher stand. Vierter, dort war der Altar, den er zuerst gebaut hatte. Abraham betete dort zu Gott. Fünfter, auch Lot, der mit Abraham reiste, hatte viele Schafe, Rinder und Zelte. Sechster, das Land war zu klein für beide. Sie hatten so viel Besitz, dass sie nicht zusammenbleiben konnten. Siebter, die Hirten von Abraham und die Hirten von Lot stritten sich. Damals lebten auch andere Völker im Land. Achter, da sagte Abraham zu Lot, wir sollten nicht streiten. Unsere Hirten sollen auch keinen Streit haben. Wir sind doch Verwandte. Neunter, das ganze Land liegt vor dir. Bitte trenne dich von mir. Wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts gehst, gehe ich nach links. Zehntes, Lot schaute sich um. Er sah das ganze Tal am Jordan. Es gab dort viel Wasser, wie im Garten Gottes. Das war vor der Zerstörung von Sodom. Elftes, Lot wählte das ganze Tal am Jordan aus. Er zog nach Osten. So trennten sich die beiden Männer. Zwölfter, Abraham blieb im Land Kanaan wohnen. Lot wohnte in den Städten im Tal. Er stellte seine Zelte bis nach Sodom auf. Dreizehnter, die Menschen in Sodom waren aber sehr böse. Sie taten viele schlechte Dinge gegen Gott. Vierzehnter, Gott sprach zu Abraham, nachdem Lot weggegangen war. Er sagte, schau dich gut um. Schau nach Norden, Süden, Osten und Westen. Fünfzehnter, ich werde dir das ganze Land geben, das du siehst. Es gehört dir und deinen Kindern für immer. Sechzehnter, ich schenke dir so viele Nachkommen wie den Staub auf der Erde. Niemand kann sie zählen. Siebzehnter, steh auf und geh durch das ganze Land. Ich werde es dir geben. Achtzehnter, Abraham zog mit seinen Zelten weiter. Er wohnte bei den großen Bäumen von Mamre in Hebron. Dort baute er einen Altar für Gott.